Bitte schön. Guten Tag, ich bin Dr. Mert. Ich bin zuständiger als für Sie. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerden. Wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Ralf Kühler. Kühler. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? K Ü, also U Umlaut, H L E M. Und Vorname bitte. Ralf, R A L F. Wie alt sind Sie, Herr Kühler? Ich bin 58 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 8. Mai 65. 8. Mai 65, ja? Okay, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,78 Meter und ich wiege 87 Kilo. 1 Meter 78. Und wie wiegen Sie? Wie viel wiegen Sie? 87 Kilo. 87 Kilo. Okay. Was kann ich für Sie tun, Herr Güler? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, also ich bin vorhin ein bisschen eilig zu einem Termin gelaufen. Ich bin selbstständig und hatte also einen wichtigen Termin bei der Arbeit und habe mich mittags ein bisschen verspätet. Und dann bin ich also zügig in mein Büro gelaufen. Und als ich die Treppe hochgelaufen bin, da hatte ich mit einmal solche Schmerzen hier oben in der Brust und hatte das Gefühl, also ich hatte richtig Angstzustände, ja. Das ist mir in den Arm reingeschossen und hier so in den Unterkiefer rein. Boah, ich hab wirklich heftige Angst bekommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also ich kann jetzt nicht mehr. Mir ist unheimlich schlecht geworden. Da übergeben habe ich mich gar nicht, aber mir ist so schlecht gewesen. Und ich habe das gemerkt, mir ist der Schweiß mit einmal in Strömen runtergelaufen. Puh, und Okay, dann schön. hat mich ein Kollege, der hat gesehen, dass es mir nicht gut ging, und der hat mich dann hier gleich direkt in die Klinik gebracht. Wie sind Sie bei uns gekommen? Der Ihr Kollege hat, Kollege, mein okay. Kollege hat mich hier ins Auto gesetzt und ist mit mir direkt hierher gekommen. Okay, könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen eher brennend, dumpf? Ja, Oder also sie stark. sind wirklich, das brennt, und ich habe zusätzlich ein ganz dumpfes Druckgefühl, und ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht richtig atmen kann, ja. Okay, Herr Köhler, wir müssen jetzt ein EKG schreiben, okay, und ich soll Sie Station aufnehmen. Gleichzeitig werden wir unser Gespräch weiter, okay? Okay. Zuerst soll ich Sie an Monitor anschließen. Okay? Okay, ja. Sehr Okay, gut, jetzt ja. setzen wir fort. Ja, sehr gut. Ist Ihnen übel? Ja, also doch, ja, mir ist schlecht. Ja, also vorhin war das ganz besonders schlimm, jetzt ist es schon wieder ein klein bisschen besser. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Na, schwindelig im eigentlichen Sinne eigentlich nicht, nein. Wurden Sie schwarz vor der Morgen? Nicht, also so ohnmächtig oder so habe ich, glaube ich, bin ich nicht geworden. Nee, nee, nee. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Nee, nee. Nee, okay, gut. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerzen, sehr, sehr stark Schmerzen ist? Oh, das waren schon wirklich Schmerzen, die richtig Panik gemacht haben. Zum Glück ist es jetzt vorbei oder ja, deutlich besser. Aber puh, ich würde schon sagen, die waren bei 8. Also Acht. es waren wirklich sehr starke und sehr so angsteinflößende Schmerzen, ja. Okay. Machen Sie sich bitte keine Sorge, Herr Köhler, wir sind für Sie da. Wir verabreichen auch Schmerzmittel im venösen Zugang. Okay. Und ja, Herr Kühler, haben Sie schon früher solche Beschwerden gehabt? Also seit ein paar Monaten kenne ich das, dass wenn ich die Treppe hochlaufe, ja, dass ich so ein bisschen Beschwerden bekomme, ja, dass ich dann so ein bisschen pusten muss auf der Treppe oder dass ich so Herzklopfen habe. Das kenne ich schon, aber bis vor kurzem konnte ich problemlos 4 Etagen hochgehen. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Früher haben Sie Schmerzen bei Belastung, aber momentan haben Sie Schmerzen in Ruhe auch, ja? Ja, das hat halt viel länger gedauert als sonst und es war eben viel heftiger. Ja, sonst habe ich das schon mal gehabt, und dann ist es aber wieder weggegangen, ja. Und jetzt, dass es also solche krassen Schmerzen sind, und eben auch mit diesen Angstzuständen, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich kann verstehen, okay. Okay. Müssten Sie mehrere Kissen beim Schlafen benutzen? Ja, ich schlafe eigentlich so mit 1 bis 2 Kissen in der Nacht normalerweise, ja. Leiden Sie unter geschwollener Beine? Ist mir eigentlich noch nicht so aufgefallen. Okay. Mussten Sie in der Nacht oft auf die Toilette gehen? Ja, das stimmt allerdings. Aber ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Prostata. Prostata, okay. Okay, haben Sie Fieber? Oh, habe ich jetzt nicht gemessen, aber fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht. Okay, haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Kühler? Ja, das langt mir auch völlig, diese Beschwerden. Also das war schon so, dass es mir wirklich Angst gemacht hat und sonst hätte ich mich auch nicht sofort ins Krankenhaus bringen lassen. Okay, machen Sie sich bitte keine Sorge. Wir sind die Beste für Sie machen, damit Sie wieder gesund werden, okay? Ja, das klingt gut, ja. Leiden Sie unter Verstopfung oder Durchfall? Nee, zum Glück nicht. Wie ist Ihr Stuhlgang oder Wasserlassen? Also ja, wie gesagt, mit dem Wasserlassen, mit der Prostata, ne? Ja, da gibt es schon mal ein bisschen Probleme. Aber Stuhlgang, das läuft ganz normal. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder so genommen? Nee, das ist alles stabil. Schlafen Sie gut? Eigentlich, ja, wenn ich nachts nicht immer mal auf die Toilette müsste, ne? Ja. Okay. Aber Ja, Sie und manchmal müssen. ist es schon auch so, dann nehme ich mir das zweite Kissen, dass ich so nachts das Gefühl habe, ja, vielleicht ist es doch besser, wenn ich ein bisschen höher liege. Also dann, ne, dann habe ich so das Gefühl, ich kann nicht so gut Luft kriegen und dann mache ich mir ein bisschen gemütlicher im Bett. Ich kann verstehen, okay. Sie haben keine Probleme zu schlafen, aber Sie Ich haben wache dann Probleme doch zu zwischendurch mal schlafen. auf, ja. Sie müssten viel mal aufwachen, ja? Okay. Ja, na, viel mal nicht, aber hin und wieder muss ich mal aufwachen, ja. Okay. Alles klar. Nun möchte ich mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte sprechen. Davor möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, aber zur Vorgeschichte, na, in meinem Alter ist natürlich immer was zu sagen, ne? Okay. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, also ich habe schon längere Zeit so einen Diabetes Typ 2 und der wird behandelt mit Metformin. Da nehme ich morgens eine Tablette. Und was man auch festgestellt hat, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe und dass ich erhöhte Blutfettwerte habe. Okay, seit wann leiden Sie darunter? Oder daran? Ja. Mit den Blutfettwerten und dem Ja. Blutdruck, Wann hat man das festgestellt? Ja, so ich glaube ziemlich zeitgleich mit dem Diabetes. Also auch ungefähr vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, okay. Was für Medikamente nehmen Sie gegen Bluthochdruck? Ja, dann nehme ich so einen Beta-Blocker. Ich weiß gar nicht so genau, wie der heißt. Nehme ich morgens eine Tablette und dann nehme ich auch noch Enalapril. Auch morgens eine. Gegen Blut, erhöhte Blutfettwerte. Ich weiß nicht, dann nehme ich eigentlich nichts. Also ich versuche ein bisschen vernünftig zu essen, aber Medikamente nehme ich nicht dagegen. Okay, ich kann verstehen. Kennen Sie die Dosierung von Metformin, zum Beispiel, oder Beta-Blocker, Enalapril? Also ich weiß nur, bei Metformin steht 1000 drauf, bei den anderen kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie viel da drin ist. Ich weiß nur, dass ich das alles morgens nehme. Okay, aber kein Problem. Ich kann gerne Ihren Hausarzt fragen. Okay. Ja, die wissen da genau Bescheid, genau. Okay. Leiden Sie an noch andere Vorerkrankungen? Nee, sonst. Eigentlich habe ich mich immer ganz fit gefühlt, ne? Aber wie gesagt, jetzt diese Geschichte. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, ja. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie auch Prostatabeschwerden haben. Irgendwelche Nein. Krankheiten festgestellt wurde, oder? Nein, also man hat das nur festgestellt, dass sie ein bisschen vergrößert ist und deswegen muss ich halt nachts manchmal auf die Toilette. Aber ich nehme da keine Medikamente. Seit wann leiden Sie unter Prostatabeschwerden? Oh, das ist noch nicht lange, vielleicht so 2 Jahre oder so. Okay, Herr Kühler. Außer Metformin, Beta-Blocker und Enalapril, nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nee, das ist ja auch schon eine Menge, ne? Okay, alles klar. Sind Sie schon mal operiert worden? Wenn ich so überlege, nee, ist noch alles dran an mir. Nee, ich bin noch nie operiert worden. Okay, Gott sei Dank. Wurden Sie aus anderem Grund stationär aufgenommen? Ja, ich hatte mal vor, oh, das ist schon Jahre her, da war, hatte ich meinen einen Autounfall und da war man sich nicht ganz sicher, ob ich mir irgendwo am Kopf was getan habe. Da war ich mal eine Nacht zur Beobachtung stationär in der Klinik, aber das war es auch dann schon. Das hat sich dann rausgestellt, dass da nichts passiert ist. Okay. Hatten Sie damals irgendwelche Gehirnerschütterung oder irgendwelche Ja, Kopfverletzungen? das hatten die befürchtet und weil ich halt alleinstehend bin, haben die gedacht, sie nehmen mich stationär auf, aber hat sich dann herausgestellt, dass alles in Ordnung war. Gott sei Dank. Waren Sie damals bewusstlos oder? Nee, nee, nee. Gott sei Dank. Gut. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ja, ich habe zwei ein bisschen lästige Allergien. Das eine ist ein unangenehme Latexallergie, da bekomme ich so Hautausschlag und Rötung. Und was ich auch überhaupt nicht nehmen darf, ist Novalgin. Da reagiere ich auch mit Hautausschlag, aber auch so mit ausgeprägter Luftnot. Also das muss ich wirklich vermeiden. Okay. Sie machen es. Okay. Vertragen Sie Milchprodukte, Getreideprodukte, Obst oder Gemüse? Ich glaube, essen und trinken kann ich alles. Gut. Okay, Herr Kühler, könnten Sie mir sagen, ob Sie rauchen? Kann ich Ihnen sagen, ja, ich rauche, aber ich rauche fast nicht mehr. Also seit 2 Jahren habe ich das deutlich eingeschränkt. Ich rauche nur noch so zwischen 5 und 10 Zigaretten am Tag. Und früher habe ich jahrelang ein Päckchen am Tag geraucht. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass das nicht so gut ist und habe das eingeschränkt vor 2 Jahren. Okay. Seit wann haben Sie ein Schachtel pro Tag geraucht? Ach, das fing so an Davor. mit 20, 22 oder so. Ja, als es dann mit dem Beruf losging und so. Ne? Da, nach dem Studium, da fing das an mit dem kräftigen Rauchen. Ja. Ich Also kann verstehen, ja. ungefähr 25 Jahre oder sowas habe ich so viel geraucht. Aber Sie haben sehr gute Entscheidung getroffen, dass Sie mit dem Rauchen reduziert haben. Ja, ich finde diese Entscheidung sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Okay, trinken Sie Alkohol? Alkohol. Naja, also ich trinke gelegentlich mal ein Glas Wein, wenn es was zu feiern gibt. Was weiß ich, wenn es ein netter Abend ist, auch mal zwei Gläser, aber eigentlich eher selten. Trinken Sie täglich ein Glas Wein, oder? Nein, nein, nein. Nur gelegentlich. Also wenn es, was weiß Gelegentlich. ich, wenn Ein, es ja, pro was eine Woche vielleicht. Gelegenheit gibt, mit Freunden zusammenzusitzen oder ja, mal auch abends am Wochenende für mich alleine, aber normalerweise trinke ich nur in Okay. Gesellschaft. Ich kann verstehen. Okay. Routinemäßig muss ich fragen, ob Sie Kontakt mit den Drogen haben. Mit Drogen habe ich noch nie was zu tun gehabt, nein. Okay, Herr Köhler, was ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet, aber bin gerade im Trennungsjahr. In Trennungsjahr. Okay, haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Sind die gesund? Die Kinder sind gesund, ja. Okay, Gott sei Dank. Wohnen Sie mit Ihrer Kinder zusammen? Nee, nee, die Kinder sind bei meiner Frau. Sie wohnen allein, oder? Ich wohne alleine, ja. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ja, Ich bin Sie haben Innenarchitekt. Beruf Innenarchitekt. Okay. Und bin selbstständig, ne? Leiden Sie unter viel Stress? Hin und wieder ist es schon mal stressig, wenn man kritischen Kunden hat oder wenn was mit den Aufträgen nicht so funktioniert. Jetzt haben wir manchmal Lieferprobleme. Das ist dann schon manchmal stressig, ja, würde ich sagen. Okay. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine fachärztliche Betreuung empfehlen, vielleicht wegen Stresses. Ja, erstmal muss ich jetzt gucken, dass das hier mit diesen komischen Beschwerden besser wird, ja. Okay, wir machen später das. Okay, gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen, Herr Kühler? Ja, meine Mutter, die hat auch so einen Altersdiabetes. Und mein Vater, der ist gestorben, der war aber 83 Jahre alt. Also der hatte eine Herzkrankheit und ich weiß, dass der auch hohen Blutdruck hatte. Herzinfarkt oder Ich wissen weiß Sie? nicht, ob der wirklich einen Infarkt hatte. Ich weiß nur, dass er letztendlich im Alter von 83, dass er dann eine schwere Herzerkrankung hatte. Was das genau war, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Okay, es tut mir leid für Ihre Verlust. Haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich nicht, nein. Okay, Herr Köhler, das war meine Frage. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Naja, also erstmal wüsste ich natürlich gerne, was haben Sie denn jetzt auf Ihrem EKG gesehen da? Und ja, was ist denn, was steckt denn jetzt dahinter? Was kann man denn jetzt sagen? Und wie kann ich das verhindern, dass ich nochmal solche schrecklichen Schmerzen bekomme? Ja, Sie haben recht, Herr Köhler. Wir haben ein EKG veranlasst. Ja, es gibt ein paar Veränderungen im EKG, aber wir sollen auch Blutergebnis warten. Nachdem alle Ergebnisse da sind, werde ich Ihnen genau sagen, was Sie haben. Okay. Das klingt gut, ja, gut. Und wie geht es jetzt weiter? Sie sagten Ja, jetzt Blutergebnisse, also müssen Sie mir Blut abnehmen und was machen Sie noch? ich werde von Ihnen jede 2 Stunden oder 3 Stunden Blut abnehmen. Wir Da muss ich so müssen, lange hier bleiben? ja, leider müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Das Oh, ist das habe ich ein mir jetzt nicht so vorgestellt, ja. ja, das ist sehr wichtige Umstände. Ja, Ja, die wichtigste ist, dass sie wieder gesund werden. Okay, Haben Sie natürlich recht, deswegen, ja. ja, müssen sie im Krankenhaus bleiben. Außerdem werde ich auch Echokardiographie durchführen. Außerdem veranlasse ich auch ein Röntgen. Was wollen Sie röntgen? Was kann man da röntgen? Ja, ich möchte im Röntgen irgendwelche andere Veränderungen ausschließen oder andere Krankheiten ausschließen. Ach so, dass da nicht noch was anderes dahinter ist. Naja, Ja, gut, genau. okay. Gut. Okay, danke schön. Genau. Haben Gut. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich wollte etwas sagen. Ich werde das zweite Mal in Bayern ablegen. Meine Fahrt war Ralf Müller. Nee, nee, Ja. das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich meine, umgekehrt haben wir das schon gehabt. Das haben Sie Ja. vielleicht mal irgendwann gehört. Ich habe zwei Aber. oder dreimal hintereinander, habe ich mit Leuten irgendeinen Fall gemacht und der ist am nächsten Mal in der Prüfung drangekommen. Aber so rum kannte ich das jetzt noch nicht. Aber es ist schade, dass ich vor der Prüfung diesen Fall nicht gesehen habe. Ja, deswegen. Ja, Ja. aber das ist wirklich, was für ein blöder Zufall, oder? Naja, gut, okay. Ja. Ja. Das ist ja Ah, dann haben Sie wahrscheinlich komisch. was gemerkt. Wahrscheinlich haben Sie was gemerkt. Ich habe Ihnen das kranke Kind unterschlagen. Ne? Im Originalfall hat eins der Kinder Epilepsie. Im Originalfall. Das habe ich aber nicht genommen. Das habe ich unterschlagen. Ja, Ja. also solange Sie mir das jetzt nicht erzählen, ist ja alles gut. Ja, das ist bei Dr. Gündes immer so. Der kennt die Fälle so gut auswendig, dass Ja. man gar nichts erzählen muss. Der weiß schon vorher, was man hat. Ja. Da verändere ich schon immer die Namen, damit er nicht schon beim ersten Namensnennen weiß, um wen es geht. Ja. Ja, okay, gut. Ja, hat noch jemand Fragen? Ich denke, alle Fragen gestellt, aber Impfstatus nicht gefragt. Stimmt. Ja, Ja. das, ja. Das ist ja auch ein Vor-Corona-Fall eigentlich. Und deswegen, Da hat man noch nicht so viel nach den Impfungen gefragt, ne? ich würde gerne sagen, als Patientengeschäfte müssen wir nicht eine diese akut Situation nicht eine Empfehlung Zigarette oder Stress. Ja, Ja. das, als er gesagt hat, dass er Stress hat, ne? Ja. Ja, das hat mich ein bisschen gestört als Patient. Nach Ja. dem Motto, hallo, jetzt haben wir doch gerade eine andere Baustelle. Ja. Ja? Genau, da haben Sie recht. Manchmal ist es auch, dass Kollegen mir dann sagen, wenn ich viel rauche oder so, ne? Dass sie dann sagen, oh, da sollten Sie aber was tun. Und ich denke mal, das ist nicht der Augenblick, um das zu diskutieren. Das müsste man im anderen Zusammenhang machen. Schöner Hinweis, ja, danke. Und Gut. eine Hinweis, ich würde sagen, Angina pectoris, Brustschmerzen, Patienten müssen wir nicht empfehlen, eine Schmerztablet geben. Nicht gut. Nicht gut. Yani, Ja, aber Nurla hat gesagt, intravenös eine Schmerzmittel geben. Nicht gut. Diese Empfehlung. ja, aber was macht man, wenn die Leute starke Aber Schmerzen bei haben? der Therapie verabreichen wir Ah, da kommt's. ja, Ja, weil dann Nitrat, gehen die sowie Schmerzen sowieso weg, ne? Immortin, Ja, Sauerstoff. und eine Frage müssen wir stellen, wenn wir eine Herzkrankheit denken. Anamnese Fragen stellen. Sind Sie schon bei einem anderen Arzt gewesen oder früher ähnliche Beschwerden Haben Sie irgendwelche, zum Beispiel Nitro-Präparat eingenommen? Oder bekommen, Ja, ja, okay. bekommen. Diese zwei Fragen müssen wir stellen, aber nicht eine Schmerzmittel geben, nicht. Ja, gut. Ja, er spricht natürlich jetzt der Kardiologe, ne? Ja. Ja. Ja. Ja, aber gefragt hat er ja schon, ob ich sowas früher schon mal hatte. Und da habe ich ja gesagt, ja, habe ich gehabt, aber das ist immer nach ein paar Minuten weggegangen. Daraus kann man eigentlich schon schließen, dass ich da nichts gemacht habe und dass ich deswegen nicht beim Arzt war. Und Ja. Ja, genau. Nurla hat eine Fragenfeld. Wie viele Minuten diese Schmerzen angedauert hat? Wie viele Minuten? Ja, aber macht ein Patient da konkret richtige Angaben? Ja. Ich glaube, in solch einem Augenblick kommen einem Minuten wie Stunden vor. Ja, das kann man, glaube ich, sehr, sehr schwer einschätzen. Und ich glaube, niemand ist so cool, dass er auf die Uhr guckt und sagt, mal gucken, jetzt geht's los. Wie lange hält das denn jetzt an? Aber Frage hält, müssen wir fragen, weil wenn diese Patientin ST-Myokardinfarktüs und 2 Stunden unter der 2 Stunden Ah. müssen wir eine Koronarografie stent. Ja. Aber 3 Stunden oder 4 Stunden müssen wir im Hospital eine Therapie, Medikament. Ah, okay, ja. Deswegen Also. müssen wir am Anfang der Schmerzen und dauert müssen Also wir. genau, wann hat es angefangen? Ja. Wann hat es angefangen? Wie lange hat es Ja, gedauert? ja. Okay, ja. Gut. Ich habe auch So. eine Frage. Oh ja? Wäre es auch wichtig, vorher zu fragen, ob der Patient gegen Schmerzmittelallergie hat, bevor der Arzt dem Schmerzmittel gibt. Ja klar, aber das hat er ja auch schon gesagt. Er hat ja schon gesagt, dass er also gefragt, ob ich Allergien habe. Und da habe ich ja bestätigt, dass ich eine Novalgienallergie habe. Ja. Ja, deswegen habe ich gefragt, ja. Ja, aber er hat mir ja auch noch nicht direkt was gegeben. Er hat ja nur gesagt, wir können Ihnen dann nachher noch ein Schmerzmedikament geben. Ich meine, so habe ich ihn verstanden. Nein, Ja? diese Allergie gegen etwas Medikament hat er eingenommen, diese Fragen. Zum Beispiel Cetirizin oder o andere Medikament hat er braucht. Şey, braucht. Zum Beispiel Nochmal. diese Latex-Allergie hat er. Ja. Hautausschlag und Rötung aber der Patient hat irgendwelche Medikament gegen eingenommen. Ach, ob er dagegen Medikamente eingenommen hat, Ja. jetzt. Ja. Aber das steht ja eigentlich nicht zur Debatte, sondern zur Debatte steht nur, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Das eine ist eine Latexallergie, das ist eine Kontaktallergie und das andere ist eben eine Novalgienallergie, wo er ja auch deutlich heftiger reagiert, nämlich mit Exanthem und Luftnot. Ja. Ne? Aber das sind ja Sachen, die irgendwo in der Vergangenheit festgestellt worden sind und wo man jetzt nur sagen muss, also bitte packt mich nicht mit Latexhandschuhen an und gebt mir kein Novalgien. Ja. Ne? Das sind eigentlich ja die Erkenntnisse aus dieser Information. Ne? Können So. wir Ja, anfangen, als das Geschichte? das ist ja jetzt eine leichte Nummer für den Doktor. Das macht er jetzt, spult er Okay. seine Prüfung ab. Ja, Ja. okay. Hallo, Frau Oberärztin, wir haben einen neuen Patienten, nämlich Ralf Kühler. Ich würde über ihn berichten, darf ich? Ja, natürlich. Herr Kühler ist 58 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 87 Kilogramm schwer. Er stellte sich heute bei uns wegen seit einigen Minuten beschwerender, brennender und drückender Thoraxschmerzen sowie Engegefühl hinter dem retrosternal vor. Laut dem Patienten Lieber Doktor, ja. gucken Sie mal zwischendurch mich an, bitte. Ja. Und nicht immer nur auf Ihren Zettel. Ja. Ja. Ja. Laut den Okay. Patienten strahlen die Schmerzen in die Mandibula sowie in den linken Außerdem hat der Patient ähnliche Beschwerden früher gehabt, aber in Ruhe diese Beschwerden besser geworden sind. Sind diese Beschwerden besser geworden? Ja, aber diesmal haben die Beschwerden angedauert und im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Die Schmerzintensität wurde auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 mit 8 bewertet. Außerdem ist bei ihm die folgende Begleitsymptome Nein, aufgefallen. jetzt hat er Schmerzen, oder? Ja. Nein. Nee, jetzt waren die weniger zum Glück, sonst hätte Okay. der ja hier nicht gesessen mit einer Aber von ja, 10. wenig. Sind besser geworden. Besser geworden. Okay. Außerdem ist bei ihm die folgende Begleitsymptome aufgefallen: Nausea, belastungsabhängige Nein, Dyspne, nein, nein, nein. Früher belastungsabhängige Dyspne, aber heute Dyspne. aber nach der Belastung sind die Beschwerden Nein, aufgetreten. Heute. das Ganze hat angefangen, als er schnell ins Büro Ja. gelaufen ist und die Treppe hochgegangen ist. Ja. Genau. Also unter Belastung ist das Ganze passiert. Ne? Ja, das stimmt schon. Orthopne, Nykturie sowie Todesangst. Ich denke, nicht Begleitsymptome, Orthopne, Niktüre, Nüktorie vielleicht nicht, aber Klagte. Aber Begleitsymptome bedeutet, jetzt diese Hautbeschwerden mit Begleitsymptomen. Aber lange Zeit, Orthopne und lange Zeit, Niktüre zum Beispiel. Klagte auch über gut, aber Niktüre. jetzt lassen wir mal den Doktor Mert, Aber den Patienten schildern. Ja? ja. Also, Ja. als Begleitsymptome hat er ja ein paar Sachen gesagt. Er hat gesagt, er kriegt keine Luft, Ja. er hat tierisch geschwitzt, Das, ne? Ja. ja, Schweißausbruch, ihm Hyperhidrose. war schlecht Ja. und er hatte Panik, er hatte Angst. Panikattacke. Ne? Todesangst, ja. Gut, Und also jetzt machen Sie noch. Bläse. Kollegen hat gesagt, eine Kollegin mit Krankenhaus zusammen und ich denke, seine Kollegen sehen und diese Schweißausbrüche, Bläser, Nausea, Dyspnoe eine Symptome. Hallo. Ach, Blässe. Blässe, ja. Ja, okay. Das hat natürlich nur jemand anderes gesehen, Ja, die aber können auch das direkt hat er ja nicht erkennen. gesagt. Das hat er selber nicht beschrieben. Ich Das denke, hat er selber nicht beschrieben. sie beschreibt. Sie hat beschrieben. Der Patient hat beschrieben. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nicht Nicht gesagt, dass ich blass andere geworden gesagt. bin. Der Patient hat andere gesagt. Ja, Ja, andere genau. gesagt. Und eine denken. Ja. Sie wissen zu viel, Dr. Ja. Gönnis. Ja. Okay, ja. Gut, Okay. also, was habe ich alles gehabt? Als Begleitsymptome. Machen Sie nochmal. Okay. Als begleitende Symptome klagte er über Nausea, Dyspne, Todesangst und Hyperhidrose. Jawohl. Darüber hinaus leidet er unter Nykturie, Orthopne, ja, Nykturie und Orthopne. Die Fragen nach Fieber und Emesis wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab Insomnie in Form von Durchschlafstörung. Andere Erkrankungen sind bei ihm die folgenden bekannt. Seit langem Diabetes mellitus Typ 2. Fünf Jahre. Seit 5 Jahren Ja. arterielle Hypertonie Gleich. und Auch die, arterielle auch der Diabetes. Auch auch der Diabetes. Diabetes. Okay. Seit 5 Jahren Diabetes mellitus Typ 2. Seit 5 Jahren arterielle Hypertonie. Seit 5 Jahren Hyperlipidämie. Sowie seit 2 Jahren Prostata-Hyperplasie. Er nimmt Metformin 1000 Milligramm Tabletten am Morgen. Beta-Blocker-Dosierung dem Patienten unbekannt am Morgen und am Abend. Enalapril am Morgen und am Abend. Nicht am Abend, Nein, am beide Morgen. nicht, nur morgens, alle Nur drei nur morgen, morgens. ja. Warum habe ich so? Ich erinnere mich richtig, aber ich schreibe, warum habe ich das geschrieben, gesagt, ja. Okay, er ist bisher noch nie operiert worden, aber er wurde wegen eines Autounfalls stationär aufgenommen. Ja, Latex-Allergie ist bei ihm bekannt. Diese Allergie äußert sich mit Exanthem und Erythem. Außerdem ist bei ihm Noalgin-Allergie bekannt. Diese Allergie äußert sich mit Exanthem und Düspnoe. Metamizol Noalgin-Allergie, ja. Metamizol Allergie. Ach so, das Ja. ist der Wirkstoff. Na gut, Ja. okay. Unverträglichkeiten wurden verneint. Herr Kühler raucht seit 2 Jahren 5 bis 6 Zigaretten täglich. Davor hat er seit dem 22. Lebensjahr 20 Zigaretten täglich geraucht. Er trinkt ein Glas Wein gelegentlich. Drogenkonsum wurde verneint. Herr Kühler ist verheiratet. Aber er ist momentan im Trennungsjahr. Er hat 3 Kinder. Die Kinder sind gesund. Er wohnt allein. Er ist Innenarchitekt vom Beruf und leidet unter viel Stress. Der Vater des Patienten ist wegen einer Herzkrankheit verstorben. Die Mutter des Patienten leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein akutes Koronarsyndrom hin. Differentialdiagnostisch kommen auch Herzinfarkt und Lungenembolie in Betracht. Nein, Ja, sehr gut. Herzinfarkt nicht. Akut Koroner-Syndrom bedeutet Herzinfarkt. Differential Diagnose andere Schein. Okay, differenzialdiagnostisch kommen auch Lungenembolie und Pneumothorax in Betracht. Ja, gut. Zur weiteren Abklärung sollten die folgenden Ich habe noch eine Untersuchungen. Frage als Oberärztin. Ja, haben Sie denn ein EKG gemacht schon gleich? Ja. Und was war da auffällig? Ja, ich erwarte im EKG erhöhte ST-Hebung und scharfe T-Welle. Also es waren Auffälligkeiten zu sehen. Ja, Ja, okay. oder Aber im Augenblick war er unregelmäßige nicht im kritischen RR-Intervalle Zustand. vielleicht. Okay, gut. So, und jetzt, was machen ST Sie mit dem Patienten? Hebung nicht. ST-Strecke Hebung. ST Streckenhebung. Ja. ST-Strecke. Ja, okay. Gut, was machen Sie mit dem Patienten denn jetzt diagnostisch weiter? Ja, diagnostisch. Ja, ich höre auch Echokardiographie durch. Mit Hilfe Echokardiografie können wir Herzwand oder Herzklappen oder Körper Herzwand Aber machen Sie beurteilen. nicht vorher eine generelle körperliche Untersuchung? Ja, genau. So als werde ich körperliche Untersuchung durchführen. Ja, worauf gucken Sie da bei der körperlichen Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung, bei Inspektion sehe ich irgendwelche Hautveränderungen oder Todesangst oder irgendwelche Beinödem oder nicht. Ja, sehr gut. Beinpalpation taste ich peritonealen Ödem sowie Herzspitzstoß. Ich würde Palpitation bestimmen. Bei Auskultation höre ich Lungen und Herztonen ab. Gut. Was machen Sie labortechnisch vordringlich? Ja, im Labor kontrolliere ich sofort Troponin E und CKMB sowie ein kleines Blutbild, CRP, BSG, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolyt, Gegründungsparameter. Okay, aber jetzt Troponin war das Stichwort, was kommen musste. Klar, logisch. So, gut. Und ja, und dann apparativ haben Sie schon gesagt, Sie machen ein Herzecho. Und ja, dann schauen wir mal, was tatsächlich dahinter steckt bei dem Herrn Kühler. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was für Ergebnisse rauskommen. Und dann hoffen wir mal, dass es dem bald wieder besser geht. Ne? Okay. Ja? Okay. Gut, wir haben ein bisschen zwischendurch interveniert und ein bisschen diskutiert. Das ist natürlich ein bisschen irritierend, ja. Aber ich würde schon sagen, dass Sie sprachlich eine sehr, sehr gute Vorstellung geboten haben. Ja, Danke schön. das war wirklich ziemlich cool. Sowohl im Fragebereich ist ja so gut wie nichts übergeblieben, ja. Und ja, Impfstatus, das war das Einzige, was Sie vergessen haben. Also, ne, mal ehrlich. Ja. Und Ich was habe gedacht, natürlich. dass Corona ist weg. Wer ist deswegen? Ja. Ich habe auch diese Frage weg. Ja, Weglassen. aber was natürlich richtig war, diese schnelle Reaktion, dass Sie gesagt haben, wir unterbrechen jetzt das Gespräch. Und ne, das ist elementar, dass man da den Mut hat zu sagen, hallo, so können wir jetzt nicht weitermachen, sondern wir müssen jetzt erstmal Vitalparameter überprüfen. Und ja, und in Ihrem Bericht, meine ich, waren Sie auch sehr stetig. Wie gesagt, wir haben Sie ein paar Mal unterbrochen. Dadurch gab es so ein bisschen, Korrekt. so, ich sag mal, so Konzentrationsprobleme. Aber das war wirklich super. Ja.